Die Eroberung der Kirche von Erich Ludendorff. Wir kennen jetzt Orden und Kriegsheer, mit denen der Jesuitengeneral seinem Geheimdogma zufolge das Reich Christi auf Erden, das heißt sein, des Christo quasi Präsens, Weltreich erobert. Wir wissen auch, dass er durch Leichengift alles in Todesstarre versetzt, was mit dem Orden in irgendeine Berührung kommt. Nach römisch-katholischer Auffassung ist der Papst Nachfolger Petri und Statthalter Christi. Er ist der Fels, auf dem Christus seine Kirche baut. Der Christus quasi Präsens übernahm diese Auffassung für sein Reich. Er bediente sich des Papstes und wies ihm dabei eine ganz andere Stellung zu, als er sie bisher innehatte. Es war für den Papst ein außerordentlicher Unterschied, ob er Statthalter des Christus im Himmel oder des Christus quasi Präsens auf Erden war, ob er die Kirche Christi nach eigenem Ermessen oder nach Weisung des Christo quasi Präsens aufzubauen hatte. Dieser meinte, dass er das Recht dazu habe. Der Papst überließ es, dem Bibelworte gemäß, als Fels die Last der Kirche zu tragen. Seiner Selbstherrlichkeit beraubt, durfte der Papst vor der Welt im vollsten Glanze der Tiara herrschen, den schon die Ordensgründer zu erhöhen trachteten. Es entspricht dies ganz dem vom Jesuitengeneral Stiels befolgten Grundsatz, eine vorhandene Macht für sich zu gebrauchen und sich der Leitung einer solchen zu bemächtigen. Die Ausnützung, Unterjochung, Lähmung und die weitere innere Entsittlichung der schon entsittlichten römischen Kirche war für die Ordensgründer der erste Schritt und die Voraussetzung ihrer Weltherrschaft. Triebmäßig fühlte Ignaz von Loyola, dass Glauben und Kirche nach dem starren und engen Vorbilde des Ordens zu formen seien. Darum musste er die kirchliche Lehre, die durch das geistige Leben des Humanismus und durch die Reformation lebensvoller zu werden drohte, wieder leblos machen und sie den Menschen so übermitteln und aufdrängen, dass er seine Eigenart verlor. Es mussten also alle Lebensregungen der römischen Kirche für alle Zeit durch restlose dogmatische Erstarrung ihrer Lehre unterbunden und die Gläubigen in Gehorsam gegen die Priester geknebelt werden. Dies war für die Erziehung der Untertanen des Christus quasi Präsens und der Bürger des Reiches Christi auf Erden Vorbedingung. Einzelne Bischöfe betätigten sich zudem nur zu oft und immer wieder aufs Neue selbstständig und obendrein noch unter völliger Berücksichtigung der Lebensbelange der Völker, denen sie durch ihr Blut und Amt angehörten. Das Streben nach Staatskirchen innerhalb der römischen Kirche, ein Unding an sich, regte sich immer von Neuem, da das Blut der Völker und ihrer Leiter immer neu seine Forderungen stellte. Wie der Jesuit, so sollte auch der Bischof und seine Geistlichkeit Blut, Volk und Staat voll vergessen, er sollte nur noch ein bedingungslos gehorsamer Beamter des überstaatlichen römischen Papstes und bedenkenloser Vollstrecker seines Willens sein. Die bischöfliche Gewalt war also dem römischen Papst voll unterzuordnen. Es war dies die Voraussetzung zur Zusammenfassung aller Römischgläubigen in allen Ländern zu einem katholischen Volke. Es strebten so die Jesuitengenerale das Abtöten der katholischen Lehre und das Brechen der bischöflichen Gewalt, so bedingte das Sicherstellen dieser Ziele für alle Zeiten das Heben der Stellung des römischen Papstes, seine Unfehlbarkeit im Amte und seine Herrschaftsgewalt über die Bischöfe. Der Jesuitengeneral konnte nur eine Glaubensherde und einen Hirten gebrauchen. Sein Gottesreich auf dieser Erde konnte nur errichtet werden, wenn er die Dressur seines Ordens durch die Glaubenslehren den Menschen als etwas unfehlbar Richtiges übermittelte, an dem zu rütteln eine schwere Sünde sei. Die Stärkung der Macht des Papstes hielt der Jesuitengeneral nicht für eine Gefahr, wenn das Dogma der unbefleckten Empfängnis, das seine Gottheit dogmatisch in der Kirche verankerte, noch vor dem Dogma der Unfehlbarkeit ausgesprochen würde und er zugleich das Papsttum immer fester in seine knöchernen Totenarme schließen konnte. In demselben Maße, wie der Jesuitengeneral den Glanz der päpstlichen Tiara erhöhte, die Völker immer mehr durch ihn blenden ließ und selbst tiefer in deren Schatten verschwand, nahm er Besitz von der Person des Papstes und durch sein eigenes Kriegsheer von der Kirche, ohne dass Papst und Kirche sich dessen bewusst wurden. Der Jesuitengeneral wollte doch nicht allein auf den römischen Papst angewiesen sein. Das Kriegsheer, das der Orden sich schuf und das für viele nur gegen Ketzer und Heiden eingesetzt zu sein scheint, war und ist aber tatsächlich, wie ich schon bei dem Aufmarsch des Kriegsheeres zeigte, wesentlich zur Durchdringung und Beherrschung der Kirche selbst bestimmt, damit sie die ihr vom Jesuitengeneral zugewiesene Aufgabe auch sicher erfüllt. Um den Weg hierzu zu ebnen, ließen sich Ignaz von Loyola und seine Nachfolger vom römischen Papst besondere, außerordentliche Vorrechte erteilen. Die ersten Ordensgenerale waren sich bewusst, dass zwar viele Stellen der römischen Kirche, die sich in ihrem Leben durch die Reformation bedroht fühlten, ihren Kampf gegen die Reformation begrüßen würden. Aber sie konnten darüber nicht in Zweifel sein, dass ihre Machtstreben gerade von kirchlicher Seite, sowohl von den Orden wie auch von der Weltgeistlichkeit, dann aber auch von den Staaten umso mehr Widerstand entgegengestellt werden würde, je mehr es in seinem Wesen und Ziel erkannt würde. Die Maßnahmen der Jesuitengenerale mussten deshalb als Ausfluss päpstlicher Machtvollkommenheit erscheinen, auf die Berufung stets möglich war. Aus dem gewaltsamen, mit ungeheurer Erbitterung geführten Kampfe der Leichname Loyolas gegen alles Lebensvolle und nach Leben Drängende in der römischen Kirche können nur einige Beispiele herausgegriffen werden. Das Einsetzen des Probabilismus in diesem Kampf ist ein besonderer Darstellung vorbehalten. Ignaz von Loyola, die Juden Palanco, Leinels, Salmeron verlangten von dem bedrängten Papst und Juden Paul III. Vorrechte und Ausnahmen, wie sie kein anderer Orden, überhaupt keine andere Einrichtung der römischen Kirche besaß. Der römische Papst und Jude bewilligte sie. Er und seine Nachfolger verpflichteten nicht nur sich, sondern auch ausdrücklich alle kommenden Päpste, niemals an den Privilegien und Exzeptionen, die für ewig gelten sollten, und an den bestätigten Satzungen und Einrichtungen des Ordens zu rütteln. Die Päpste verzichteten auch ausdrücklich auf jedes Recht, für sich und auf ewige Zeit gegen irgendeine von den Jesuitengeneralen etwa nachträglich vorgenommene Änderung der genehmigten Satzungen Einspruch zu erheben. Sie gestanden dem Ordensgeneral ausdrücklich zu, wenn je ein Papst unter Nichtachtung dieser Erlasse eines der Vorrechte und Gerechtsamen des Jesuitenordens beschränken würde, Zitat, alles vollkommen in den alten Stand zu setzen. Zitat Ende.